24. Elektrisches Licht kannte die Ulrike nicht. Sie wusste offenbar in ihrer Unschuld auch gar nicht einmal, dass es so etwas gäbe. Das Quartier wurde erleuchtet von einer Petroleumlampe. Man muss diesen Leuchtapparat schon so nennen. Es war ein verbeulter Blechbehälter mit einer Kranzverschraubung, die aus Eisenblech war, die man aber durch betrügerische Mittel so behandelt hatte, dass man glauben sollte, sie sei aus reinem Messing. Vielleicht gab es eine Zeit, wo dieser Betrug aufrechterhalten werden konnte. Aber weil jedes Kind weiß, dass Messing nicht rostet und von jenem Messingkranz nur noch Rost übrig geblieben war, der durch eine lange Gewohnheit in der Form eines Zylinderkranzes zusammenhielt, so war der Betrug herausgekommen. Freilich zu einer Zeit, als die Lampe nicht mehr umgetauscht werden konnte, weil die Garantie abgelaufen war. Die Lampe hatte auch einmal einen Zylinder gehabt. Der winzige Rest dieses Zylinders konnte allein nur dadurch als Überbleibsel eines brauchbaren Lampenzylinders zweifelsfrei festgestellt werden, weil zuweilen die Frage durch das Quartier schwirrte: Wer ist denn heute dran, den Zylinder zu putzen? Es war nie jemand dran. Und es ging auch nie jemand dran. Diese Frage wurde auch nur aus alter Gewohnheit gestellt, um uns in dem Glauben zu lassen, wir besäßen einen Lampenzylinder. Ich habe nie jemand gesehen, der so viel Mut besessen hätte, dran zu gehen. Er wäre nicht mehr davongekommen. Eine leise, direkte Berührung des Zylinders hätte ihn in Staub zerfallen lassen. Der Missetäter wäre dafür verantwortlich gewesen, man hätte ihm den Zylinder von der Heuer abgezogen und auf diesem Wege hätte die Kompanie einen neuen Zylinder bekommen. Das Schiff noch lange nicht. Irgendwo hätte sich schon ein Glasscherben gefunden, der durch die Frage »Wer ist denn heute dran?« die Form eines Zylinders bekommen hätte. Die Lampe selbst war eine der Lampen, die jene 7 Jungfrauen getragen hatten, als sie auf der Hut waren. Unter solchen Umständen durfte man nicht gut erwarten, dass sie ein Seemannsquartier auch nur notdürftig erleuchten konnte. Der Docht war auch noch derselbe, den eine der 7 Jungfrauen aus ihrem wollenen Unterrock geschnitten hatte. Das Öl, das wir für die Lampe fassten und das aus betrügerischen Gründen Petroleum, manchmal sogar Diamantöl genannt wurde, war schon ranzig, als die 7 Jungfrauen Öl auf ihre Lampen gossen. In der Zwischenzeit war es nicht besser geworden. Bei dem traulichen, zu traulichen Schein dieser Lampe, die laut Vorschrift die ganze Nacht hindurch im Quartier zu brennen hatte und die erstickend schlechte Luft noch mehr verdickte, weil sie nie brannte, sondern stets nur schmökte, sich an- und auszukleiden, entweder müde zum Zusammenbrechen oder völlig schlaftrunken durch ein handfestes Aufgerissenwerden, hätte in diesem engen Raum zu größeren Katastrophen geführt, als ich zu erzählen für gut befunden habe, wenn nicht in den meisten Fällen abschwächende Umstände vorhanden gewesen wären. Es werden ja selten Dinge auf die äußerste Spitze getrieben. Um die Wahrheit zu gestehen, in den meisten Fällen wurde weder ausgekleidet noch angekleidet. Nicht etwa, dass wir nichts zum An- und Auskleiden gehabt hätten. Das war es nicht. Etwas war schon immer noch vorhanden, sodass wir wenigstens den guten Willen zeigen konnten. Aber was dann, wenn man weder eine Matratze, noch eine Decke, noch sonst etwas Ähnliches hat? Als ich ankam, hatte ich in der Erinnerung an normale Boote gefragt, »Wo ist denn die Matratze für meine Bank?« »Wird hier nicht geliefert.« »Kissen?« »Wird hier nicht geliefert.« »Decke?« »Wird hier nicht geliefert.« Mich wunderte nur, dass die Kompanie überhaupt das Schiff lieferte, das wir zu fahren hatten. Und ich wäre nicht erstaunt gewesen, wenn man mir gesagt hätte, das Schiff muss jeder selber mitbringen. Ich war an Bord gekommen mit einer Mütze, einer Jacke, einer Hose, einem Hemd und einem Paar, als sie noch neu waren, hießen sie Schuhe. Heute konnte man sie nicht gut so nennen, man würde es mir nicht geglaubt haben. Da waren aber andere an Bord, die weniger reich waren. Einer besaß überhaupt keine Jacke, ein anderer überhaupt kein Hemd, und ein dritter keine Schuhe, sondern eine Art Mokassins, die er sich aus alten Säcken, Kisten, Deckeln und Tauwerk selbst gemacht hatte. Später erfuhr ich, dass die am wenigsten besaßen, beim Skipper am höchsten angesehen waren. Sonst ist es gewöhnlich andersherum. Aber hier, je weniger jemand hatte, desto weniger unternahm er das Wagnis auszusteigen und die gute Ulrike ihrem Schicksal zu überlassen. Meine Bank war an der Korridorwand befestigt. Die gegenüberliegenden Banks waren an einer Holzwand befestigt, die das Quartier in 2 Kammern teilte. An der anderen Seite dieser Holzwand waren gleichfalls 2 Banks und diesen beiden Banks gegenüber, an der äußeren Bordwand, waren abermals 2 Banks. Dadurch war es möglich gemacht worden, dass dieses Quartier, das für 4 ausgewachsene Menschen schon reichlich knapp war, nun 8 Leuten zum ständigen Wohnaufenthalt dienen musste. Jene Holzwand, die das Quartier in 2 Kammern teilte, war aber nicht durch das ganze Quartier gezogen, weil sonst die Leute, die in der äußeren, der Bordwandkammer lagen, zur Seitenluke hätten herauskriechen müssen, die aber auch wieder nicht groß genug war, dass sich jemand hätte hindurchzwängen können. Diese Wand war also nur in 2 Drittel Länge mitten durch den Raum gezogen. Und da, wo diese Wand aufhörte, begann der Messraum, der Speisesalon. Laut Vorschrift muss der Messraum von den Schlafkammern getrennt sein. Das war hier vollkommen geglückt. Alle 3 Räume waren derselbe Raum, durch die Wand aber war dieser Raum in 3 Räume geteilt, wo nur die Türen immer offen waren, eben darum, weil es keine gab. Das Quartier hatte eine gemeinschaftliche Tür, die in den Korridor führte. In jenem Messraum befand sich der rohe Esstisch. Und an jeder Längsseite des Tisches war eine rohe Bank. In einer Ecke neben dem Esstisch stand ein alter, verbeulter Blecheimer, der immer leckte. Er war Wascheimer, Badewanne, Scheuereimer, alles in einer Gestalt. Außerdem diente er noch anderen Zwecken, darunter auch solchen, um schwer besoffene Seeleute um einige Kilo zu erleichtern, in den Fällen, wo der Eimer rechtzeitig erreicht wurde. Wurde er zu spät erreicht, wachte gewöhnlich ein Unbeteiligter in seiner Bank auf, weil er von einem Wolkenbruch heimgesucht worden war, der alles Mögliche in die Bank gebracht hatte, was auf und unter der Erde erzeugt wird, mit der einzigen Ausnahme Wasser. Wasser war nicht dabei bei diesem Wolkenbruch. No, Sir. Da waren 4 Kleiderspinde in diesem Quartier. Wäre es nicht der verrotteten Lumpen und alten Säcke wegen gewesen, die darin hingen, so hätte man die Spinde leer nennen können. 8 Mann lagen in diesem Quartier, aber es waren nur 4 Spinde drin. 4 Spinde zu viel, denn wenn man nichts zum Reinhängen hat, braucht man auch keinen Spind. Das war ja auch der Grund, weshalb nur 4 vorhanden waren. Es war von vornherein ausgemacht, dass 50% der Mannschaft, die auf der Eurike fahren, nichts haben, was sich lohnen möchte, in einem Spinde aufbewahrt zu werden. Türen hatten die 4 Spinde nicht mehr, woraus zu schließen war, dass 100% der Mannschaft keine Spinde benötigten. Die Bullaugen waren auffallend klein und trübe. Die Frage, wer sie zu putzen hatte, tauchte zuweilen auf, aber niemand beantwortete sie mit »Ich« und wenn sie einer mit »Sie« oder mit »Du« beantwortete, so wurde das unter Wutausbrüchen bestritten, bis man sich auf »Er« einigte. Wer immer auch dieser »Er« sein mochte, wenn er genannt wurde, war er auf Wache, konnte also an der Abstimmung dieser Frage nicht teilnehmen und hätte jetzt übrigens auch gar keine Zeit gehabt, sich um ungeputzte Bullaugen zu kümmern. Das Putzen des einen kam ja sowieso nicht in Frage, weil das Glas ausgebrochen und die leere Stelle mit Zeitungspapier verklebt worden war. Das war der Grund, weshalb selbst bei hellem Sonnenschein das Quartier in mysteriöse Dämmerung gehüllt war. Die beiden Bullaugen, die zum Deck hinausführten, durften bei Nacht nicht geöffnet werden, weil das Lampenlicht des Quartiers die Wache auf der Brücke störte. Deshalb stand in dem Quartier die Luft still wie festgerammt, weil kein Durchzug war. Jeden Tag wurde das Quartier gefegt von einem, der im Dreck stecken blieb und seine Füße nicht mehr herausziehen konnte oder eine Nähnadel oder einen Knopf verloren hatte. Einmal in der Woche wurde das Quartier mit Salzwasser überflutet, was wir Scheuern und Schrubben nannten. Es gab weder Seife noch Soda noch Bürsten. Wer sollte sie liefern? Die Kompanie nicht. Und die Mannschaft hatte nicht einmal Seife, um sich ein Hemd zu waschen. Man war schon selig, wenn man eine Krume Seife in der Tasche trug, um sich das Gesicht zuweilen waschen zu können. Liegen lassen durfte man die Krume nicht. Wenn sie wie ein Stecknadelkopf groß gewesen wäre, irgendjemand hätte sie gefunden, behalten und nie zurückgegeben. Der Dreck war so dick und so hübsch festgetrocknet, dass man eine Axt gebraucht hätte, ihn loszukriegen. Hätte ich je die Kraft gefunden, das zu tun, ich würde mich darüber hergemacht haben. Nicht aus übertriebenen Reinlichkeitsgründen, die gingen auf der Eurike bald verloren, sondern aus wissenschaftlichen Gründen. Ich trug in mir die feste Überzeugung, und diese Überzeugung habe ich heute noch, dass, wenn ich nicht zu müde gewesen wäre und den Dreck schichtweise abgemeißelt hätte, ich hätte dann in den tieferen Schichten Geldmünzen der Phönizier gefunden. Was für Schätze ich gefunden hätte, wenn ich noch einige Schichten tiefer gedrungen wäre, wage ich gar nicht auszudenken. Vielleicht lagen da die abgeschnittenen Fingernägel des Urgroßvaters des Neandertalmenschen, die so lange schon und so vergebens gesucht werden, und die so ungemein wichtig sind, um festzustellen, ob der Höhlenmensch schon etwas von Mr. Henry Ford aus Detroit gehört hätte oder ob er imstande gewesen wäre, auszurechnen, wie viel Dollar Mr. Rockefeller jede Sekunde verdient, wenn er seine blaue Brille putzt. Denn die Universitäten können nur dann auf einen Privatzuschuss rechnen, wenn sie einen Teil der Reklame zu übernehmen gewillt sind. Wenn man das Quartier verlassen wollte, musste man einen dunklen, lächerlich schmalen Korridor durchwandern. An der gegenüberliegenden Seite unseres Quartiers lag ein ähnliches Quartier, nicht genauso, nur ähnlich, weil es noch verdreckter, noch muffiger und noch dunkler war als das unsere. Das eine Ende des Korridors führte auf Deck, das andere zu einer Fallgrube. Ehe man diese Fallgrube erreichte, waren zu beiden Seiten noch je eine winzig kleine Kammer, die für den Zimmermann, den Bootsmann, den Donkeymann und noch einen Mann bestimmt waren, die alle im Unteroffiziersrange standen und die deshalb ihre eigenen Quartiere hatten, damit sie nicht dieselbe Luft wie die gewöhnliche Mannschaft zu atmen verpflichtet waren, was der Autorität hätte schaden können. Die Fallgrube führte zu zwei Kammern. Die eine war die Ketten- und Rüstkammer, während die andere die Schreckenskammer genannt wurde. Es war niemand auf der Eurike, der behaupten konnte, er sei je in der Schreckenskammer gewesen oder habe je einen Blick hineingeworfen. Sie war immer fest verschlossen. Als einmal aus irgendeinem Grunde, ich weiß nicht mehr zu sagen, welches dieser unerhörte Grund war, nach dem Schlüssel für die Schreckenskammer gefragt wurde, stellte es sich heraus, dass niemand wusste, wo der Schlüssel sei und dass die Offiziere behaupteten, der Skipper habe den Schlüssel. Der Skipper aber verschwor seine Seele und seine noch ungeborenen Kinder, dass er den Schlüssel nicht habe und dass er strengstens verbiete, dass jemand die Kammer öffne oder gar hineingehe. Jeder Skipper hat seine Schrullen. Dieser hatte viele, unter anderem jene, nie die Quartiere der Mannschaft zu inspizieren, was er jede Woche einmal zu tun, laut Vorschrift verpflichtet war. Er begründete die Schrulle damit, dass er es nächste Woche ja tun könne, weil er sich gerade heute nicht den Appetit verderben wolle und auch das Besteck noch nicht gesetzt habe, was er jetzt zuerst einmal tun müsse. 25. Es waren aber doch einmal Leute in jener Schreckenskammer gewesen und hatten sich alles angesehen, was drin war. Diese Leute waren jetzt nicht mehr auf der Eurike. Sie waren sofort runtergefeuert worden, als es herauskam, dass sie es gewagt hatten, in jene Kammer einzudringen. Aber ihre Erzählung hatte sich doch auf der Eurike erhalten. Solche Erzählungen erhalten sich immer, auch wenn die gesamte Mannschaft auf einen Ruck entlassen wird. Besonders in jenen Fällen, wenn der Eimer auf einige Monate ins Trockendock muss. Die Mannschaft mag das Schiff verlassen. Die Erzählungen verlassen ein Schiff nie. Wenn das Schiff die Erzählung einmal gehört hat, bleibt die Erzählung auch drauf. Sie dringt in das Eisen, in das Holz, in die Bunks, in die Ladeschächte, in die Kohlenbunker, in den Kesselraum. Und dort erzählt das Schiff in den Nachtstunden seinen Kameraden, den Mannschaften, die Geschichten wieder. Wort für Wort, genauer als wenn die Geschichten gedruckt wären. So waren auch diese Geschichten über die Schreckenskammer erhalten geblieben. In der Kammer hatten die beiden Eindringlinge mehrere menschliche Skelette gesehen. Wie viele es waren, vermochten sie in ihrem grausigen Schreck nicht zu erzählen. Es wäre auch schwer möglich gewesen, weil die Skelette auseinandergefallen und durcheinander geschüttelt worden waren. Es war aber eine gute Anzahl. Es wurde auch bald festgestellt, wer die Skelette waren, oder richtiger, wem sie ursprünglich gehörten. Die Skelette waren die Überreste ehemaliger Mitglieder der Eurike-Mannschaft, die von Ratten aufgefressen worden waren, die die Größe sehr großer Katzen hatten. Diese überlebensgroßen Ratten waren wiederholt gesehen worden, wenn sie aus irgendwelchen Löchern der Schreckenskammer herauswischten. Warum diese bedauernswerten Opfer den Ratten zum Fraße vorgeworfen worden waren, stand zuerst nicht zweifelsfrei fest. Es kamen Gerüchte in Umlauf, die sich schließlich aber auf eines kristallisierten. Diese armen Männer waren geopfert worden, um die Fahrtkosten für die Eurike niedrig zu halten und die Dividenden der Kompanie oder des Einzelbesitzers der Eurike hochzuhalten. Wenn nämlich in einem Hafen ein Mann abmusterte, und er es wagte, die Bezahlung der Überstunden zu verlangen, wie es laut Vereinbarung getan werden soll, so wurde er kurzerhand in die Schreckenskammer gebracht. Dem Skipper blieb ja kein anderer Ausweg. Die Bezahlung der Heuer und die Abmusterung wurden im Hafen vorgenommen. Dort konnte der Skipper den Mann, der seine Überstunden bezahlt haben wollte, nicht gut über Bord werfen, denn das hätten die Hafenbehörden sehen können und den Skipper wegen Hafenverunreinigung mit Geldstrafe belegt. Was er mit seinem Manne tat, darum hatten sich die Behörden nicht zu kümmern, nur was er mit dem Hafen und dem Hafenwasser tat. Hätte der Skipper nun den Mann einfach vom Boot gehen lassen, so wäre der Mann zur Polizei gegangen oder zum Konsul oder zu einer Seemannsgewerkschaft und der Skipper hätte die Überstunden bezahlen müssen. Um das zu vermeiden, wurde der Mann kurz entschlossen in die Schreckenskammer eingeschlossen. War das Schiff einmal auf hoher See, so ging der Skipper runter, um den Mann wieder rauszulassen, denn nun war er ja nicht mehr gefährlich. Aber die Ratten wollten den Mann jetzt nicht mehr hergeben. Sie hatten schon angefangen, an ihm zu essen, und eine Anzahl von Paaren wartete bereits mit Heiratslizenzen, weil die Gelegenheit so günstig war, ein ganz ausgezeichnetes Hochzeitsessen geben zu können. Der Skipper brauchte den Mann bitter notwendig zum Arbeiten, und er musste sich in einen Kampf mit den Ratten einlassen. Bei diesem Kampfe aber zog der Skipper jedes Mal den Kürzeren und musste endlich, um sein eigenes Leben zu retten, die Kammer verlassen, ohne den Mann mitzukriegen. Hilfe konnte der Skipper ja nicht herbeirufen, dann wäre das alles herausgekommen und er hätte von nun an die Überstunden bezahlen müssen. Seitdem ich auf der Eurike gewesen bin und sie gefahren habe, glaube ich nicht mehr an die herzzerreißenden Geschichten der Sklaven und der Sklavenschiffe. So dicht wie wir gepackt waren, sind Sklaven nie gepackt worden. So hart wie wir arbeiten mussten, haben Sklaven nie zu arbeiten brauchen. So müde und so hungrig, wie wir immer waren, sind Sklaven nie gewesen. Sklaven waren Handelsware, für die bezahlt worden war und für die man hohe Bezahlung erwartete. Diese Ware musste sorgfältig behandelt werden. Für abgerackerte, ausgehungerte und übermüdete Sklaven bezahlte niemand auch nur die Transportkosten, geschweige denn einen Preis, dass der Händler noch tüchtig daran verdienen konnte. Aber Seeleute sind keine Sklaven, für die bezahlt worden ist und die als kostbare Handelsware hochversichert sind. Seeleute sind freie Menschen. Sie sind frei, verhungert, verlumpt, übermüdet, arbeitslos und darum gezwungen zu tun, was von ihnen verlangt wird und zu arbeiten, bis sie zusammenfallen. Dann werden sie über Bord geworfen, weil sie das Futter nicht mehr wert sind. Und der Seemann hat zu essen, was ihm vorgesetzt wird. Ganz gleich, ob der Koch gestern noch Schneider war, weil ein richtiger Koch für die Heuer nicht zu haben ist, oder ob der Skipper an der Mannschaftskost so viel zu ersparen trachtet, dass die Mannschaft nie satt wird. Die Seegeschichten erzählen viel über Schiffe und Matrosen. Wenn man diese Schiffe aber ein wenig aufmerksam betrachtet, dann sieht man, dass es Sonntagnachmittagsschiffe sind, und die Matrosen in jenen Seegeschichten sind lustige Operettensänger, die sich die Hände maniküren lassen und ihren Liebeskummer hätscheln. 26. Mit den schläfrigen Leuten im Quartier wechselte ich alles in allem kaum 10 Worte. Als ich meine Bank hatte und mir gesagt war, dass es hier weder Decken noch Matratzen gebe, war der Gesprächsstoff erschöpft. Über mir hörte ich das übliche Rattern und Knattern der Ketten, das dröhnende Hämmern des Ankers, der gegen die Bordwand schlug, ehe er zur Ruhe kam, das Rasseln der Winschen, das Herumlaufen, Herumtrampeln, das Kommandieren, das Fluchen, das alles notwendig ist, damit ein Schiff rausgehen kann. Dasselbe Geräusch hört man, wenn das Schiff reinkommt. Mich ärgert dieses Geräusch immer und macht mich missmutig. Ich fühle mich nur wohl, wenn der Eimer draußen auf hoher See schwimmt. Ganz gleich, ob er heimgeht oder rausfährt. Aber ich will draußen sein mit dem Schiff. Ein Schiff im Hafen ist kein Schiff, sondern eine Kiste, die gepackt wird, in die eingepackt oder aus der ausgepackt wird. Im Hafen ist man auch gar kein Seemann auf dem Schiff, man ist eben gerade Tagelöhner. Die dreckigste Arbeit wird im Hafen gemacht. Und man arbeitet, als ob man in einer Fabrik wäre, aber nicht auf einem Schiff. Solange ich das Rasseln und Kommandieren hörte, verließ ich das Quartier nicht. Wo gearbeitet wird, da soll man nicht nahe gehen. Denn steht man erst einmal in der Nähe, dann kann leicht etwas für einen dabei abfallen. »Hey, langen Sie doch da rasch mal zu!« Ich denke ja gar nicht daran. »Wozu denn? Ich kriege es ja nicht bezahlt.« Da hängen Sie in jedes Büro und in jeden Fabriksaal ein Plakat mit der Aufforderung »Do more« oder »Tu mehr«. Die Erklärung wird einem kostenfrei gegeben auf einem Handzettel, der einem auf den Arbeitsplatz gelegt wird. Tu mehr, denn wenn du heute mehr tust, als man von dir fordert, wenn du heute mehr arbeitest, als wofür du bezahlt wirst, dann wird man dir auch eines Tages das bezahlen, was du mehr tust. Mich hat noch nie jemand damit fangen können. Darum bin ich ja auch nicht Generaldirektor der Pacific Railway and Steamship Company Incorporated geworden. Man kann es immer wieder in den Sonntagsblättern lesen, in den Zeitschriften und in den Bekenntnissen erfolgreicher Männer, dass allein durch dieses freiwillige Mehrarbeiten, das Ehrgeiz, Strebsamkeit und den Wunsch, kommandieren zu dürfen, verrät, schon manch einfacher, schlichter Arbeitsmann Generaldirektor oder Milliardär geworden sei und dass jedem, der diesen Spruch gewissenhaft befolgt, der gleiche Weg zum Generaldirektorposten offen stehe. Aber so viele Generaldirektorstellen und so viele Milliardärposten sind in ganz Amerika nicht frei. Da kann ich erst mal 30 Jahre lang immer mehr und immer noch mehr arbeiten, ohne mehr bezahlt zu bekommen, weil ich ja doch Generaldirektor werden soll. Wenn ich dann gelegentlich einmal nachfrage, na, wie ist es denn nun mit dem Generaldirektorposten? Ist noch nichts frei? So wird mir gesagt, bedauere sehr, momentan noch nicht. Wir haben Sie aber vorgemerkt. Arbeiten Sie noch eine Weile tüchtig so weiter, wir werden Sie nicht aus dem Auge verlieren. Früher hieß es, jeder meiner Soldaten trägt den Marschallstab im Tornister. Heute heißt es, jeder unserer Arbeiter und Angestellten kann Generaldirektor werden. Ich habe als Junge ja auch Zeitungen ausgeschrien und Stiefel geputzt und mir mit 7 Jahren schon meinen Lebensunterhalt verdienen müssen, aber ich bin bis heute weder Generaldirektor noch Milliardär geworden. Die Zeitungen, die jene Milliardäre als Jungen ausgerufen haben und die Stiefel, die sie geputzt haben, müssen ganz andere Zeitungen und Stiefel gewesen sein, als die, mit denen ich in Berührung gekommen bin. Wenn man des Nachts so auf dem Ausguck steht und es ist alles ruhig, kommen einem allerlei schnurrige Gedanken. So habe ich mir schon ausgemalt, was geschehen wäre, wenn die Soldaten Napoleons plötzlich alle ihren Marschallstab aus ihren Tornistern genommen hätten. Wer macht denn dann die Nieten warm in der Kesselschmiede? Die frisch geadelten Generaldirektoren natürlich. Wer sonst? Es ist ja niemand sonst übrig geblieben, der es machen könnte. Und der Kessel soll doch fertig werden und die Schlacht soll geschlagen werden, weil man sonst weder Generaldirektoren noch Marschälle braucht. Der Glaube füllt leere Säcke mit Gold, macht Zimmermannssöhne zu Göttern und Artillerieleutnants zu Kaisern, deren Name Jahrtausende überstrahlt. Mach die Menschen gläubig und sie prügeln ihren lieben Gott zum Himmel hinaus und setzen dich auf seinen Thron. Der Glaube versetzt Berge, aber der Unglaube zerbricht alle Sklavenketten. Als das Gerassel endlich einschlief und ich bereits Deckarbeiter müßig herumstehen sah, verließ ich das Quartier und ging hinaus aufs Deck. Gleich hopste der Taschendieb, der sich mir als zweiter Ingenieur vorgestellt hatte, auf mich zu und sagte in seinem unsagbar komischen Englisch zu mir, »Der Skipper will mit Ihnen sprechen. Kommen Sie mit!« Die Redewendung »Kommen Sie mit« bereitet in 19 von 20 Fällen nur den Satz vor, »Wir werden Sie für eine gute Weile hier behalten.« Auch wenn in diesem Ausnahmefalle der zweite Satz nicht gesprochen worden wäre, so war seine Folge doch schon entschieden. Die Eurike lief bereits wie das leibhaftige Donnerwetter auf hoher See. Der Lotse hatte das Boot verlassen und der erste Offizier hatte die Wache übernommen.